Ein deutsches Märchen. Der eifersüchtige Bruder und der Flaschengeist. Vor langer Zeit lebte in dem Königreich Gleigott ein Soldat namens David. David war der Hauptmann des Königs und er wurde von allen Menschen im Königreich hoch geachtet. Die kleinen Jungen bewunderten ihn und die älteren Menschen wünschten sich, ein Kind wie ihn zu haben. David! Danke, David. Du bist so wundervoll. Wenn ich groß bin, will ich sein wie du. Alle liebten David. Alle, außer sein Bruder Danis. Danis war Davids jüngerer Bruder und er war sehr eifersüchtig auf ihn. Er war ein Feigling und anders als sein Bruder nicht besonders beliebt bei den Menschen. David jedoch liebte seinen Bruder. Bruder, hast du Hunger? Oh, scher dich doch nicht um mich und lass mich bloß mit deiner süßen Fürsorge in Frieden. Aber Bruder... Aber Danis wollte ihm nicht zuhören. Eines Tages, als der König David erneut mit einer Medaille für seinen Mut auszeichnete, wurde Danis wütend. Schluss jetzt! Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr im Schatten meines Bruders leben. Es ist an der Zeit für mich zu gehen. Und so machte er sich mit seinem Pferd zum benachbarten Königreich auf. Er ritt tagelang, bis er zu einem Wald gelang, wo er entschied, Rast zu machen. Endlich bin ich frei von meinem Bruder und seinen Bewunderern. Selbst der König kann nicht aufhören, ihn Lob zu preisen. Bah! In diesem Moment fiel sein Blick auf eine Lampe, die unter einem Baum lag. Sie funkelte hell und machte Danis sehr neugierig. Das ist aber eine seltsame Lampe. Er hob sie auf und guckte sie sich genauer an. Sie sieht leer und nutzlos aus, aber ich muss schon sagen, sie glänzt sehr. Ich denke, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich sie im nächsten Ortsmarkt verkaufen und ich bekomme noch etwas dafür. Er packte sie also in seinen Sack und machte sich auf die Suche nach etwas zu essen. Er sammelte genügend Äpfel für sein Mahl und setzte sich dann unter den Baum, um sie zu essen. Als er gerade einen Bissen nehmen wollte, hörte er plötzlich eine Stimme, die zu ihm sprach. Meister, gib mir zu essen, Meister. Ich bin hungrig. Hä? Wer spricht da? Meister, ich bin es, dein Diener. Lass mich raus und gib mir zu essen, Meister, und ich will dir jeden Wunsch erfüllen. Danis erschrak, als er bemerkte, dass die Stimme aus seinem Sack kam. Ist dies vielleicht ein Traum? Er griff in seinen Sack und nahm die Lampe heraus. Hallo, ist da vielleicht jemand? Ja, Meister, ich bin es. Hä? Fürchte dich nicht, ich bin dein Diener. Reibe nur die Lampe und ich komme heraus. Wie kann ich sicher sein, dass du mir nichts Schlechtes willst? Du hast die Lampe und wer die Lampe hat, ist mein Meister. Danis dachte eine Weile darüber nach. Nun gut, es schadet wohl nichts, es zu versuchen. Also rieb er die Lampe und sogleich kam ein bunter Rauch heraus. Und aus diesem Rauch formte sich ein grüner Flaschengeist. Danis konnte seinen Augen nicht glauben. Vielen Dank, dass du mich herausgelassen hast. Ich bin sehr hungrig. Kann ich deine Äpfel essen? Hä? Nun gut, iss sie. Danis sah dem Geist dabei zu, wie er ruckzuck alle Äpfel verschlang. Dann rieb er sich den Bauch und rülpste. Oh, entschuldige. Also, Meister, sag mir, was du dir wünschst und ich werde sogleich deinen Wunsch erfüllen. Baue mir ein Haus, gefüllt mit allem Luxus der Welt. Mehr noch als ein König besitzt. Ah, wie du wünschst, Meister. Und auf einmal, aus einer Rauchwolke heraus, kam ein prachtvolles Haus hervor. Es war gülden und umgeben von singenden Vögeln. Wow, das ist unglaublich. Was wünschst du dir noch, Meister? Ich möchte, dass du Prinzessin Lana zu mir bringst. Oh, aber Meister, das würde bedeuten, sie zu entführen. Bist du sicher, dass ich das tun soll? Ja, natürlich. Denn nur so kann ich mich an meinem Bruder David rächen, denn er ist unsterblich in sie verliebt. Dein Wunsch sei mir Befehl. Und so begab sich der Flaschengeist in den Palast und schlich sich in Prinzessin Lanas Gemach. Die Prinzessin schlief, der Flaschengeist fand den Moment ideal, um seine Magie zu nutzen und ließ die Prinzessin verschwinden. Aber gerade in diesem Moment kam Prinzessin Lanas Magd in das Gemach, welche laut aufschrie, als sie den grünen Geist sah. Die Magd rannte sogleich aus dem Gemach, um die Wachen zu rufen. Der Flaschengeist schnippte schnell mit seinen Fingern und verschwand. David stürzte zusammen mit der Wache in das Gemach, doch es war bereits zu spät. Einige Augenblicke später erschienen die Prinzessin und der Flaschengeist in Dannys Haus im Wald. Die Prinzessin erwachte aus ihrem Schlaf und erschrak fürchterlich, als sie bemerkte, dass sie an einem fremden Ort war. Wo bin ich? Was ist geschehen? Es tut mir leid, Prinzessin, aber mein Meister befahl, dich hierher zu bringen. Der Meister? Und du bist ein echter Flaschengeist? Träume ich vielleicht? Just in diesem Moment erschien Dannys im Zimmer und klatschte zufrieden. Willkommen, Prinzessin. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, Gefangene? Dannys? Du? Was willst du von mir? Was ist hier los? Was hier los ist? Ich habe dich entführt. Ich habe dich entführt, um David und allen in Gleigott eine Lektion zu erteilen. Eine Lektion? Wovon sprichst du? Im Königreich war der König tief betrübt. Sorge dich nicht, mein König. Ich hole deine Tochter zurück. Aber wie willst du das anstellen, David? Sie wurde von einem Flaschengeist entführt. Mit der Hilfe davon. David erklärte dem König, dass sein Kompass übernatürliche Wesen aufspüren könne. Laut der Anzeige des Pfeils befindet sich die Prinzessin im großen Wald von Albaan. Breche sogleich auf, furchtloser David, und bring meine Tochter wieder. Bring mir ebenso den Schurken, der es wagte, sie zu entführen. Ich werde ihn mit der schlimmsten Bestrafung ahnden. David nickte und machte sich mit den Soldaten auf den Weg. Wie kann es eine Lektion für David sein, mich zu entführen? Oh, weil er liebt dich doch so sehr. Prinzessin Lana war so begeistert von dieser Neuigkeit, dass sie vergaß, dass sie entführt wurde. Was? Er liebt mich? Ich liebe ihn schon seit langer Zeit. Oh, vielen Dank, Dannys. Du bist ein Schatz. Was? Schatz? Ich? Ich bin kein Schatz. Ich bin Dannys, Meister der Flaschengeiste. Technisch gesehen bin ich nur einer, also... Halt den Mund, das ist doch unwichtig. Nichts von all dem ist wichtig. Fakt ist, dass ich dich entführt habe und dich gegen das Königreich Gleigott eintauschen werde. Und wenn ich dann König bin, werde ich David in den Kerker werfen und endlich glücklich sein. Dannys, komm schon, ist das dein Ernst? Du kennst deinen Bruder doch besser als jeder andere. Du denkst doch nicht wirklich, dass du und dein grüner Freund gegen ihn ankommt. Hey, etwas Respekt bitte. Du hast mich schlafend aus meinem Gemach entführt. Von wegen Respekt. Es tut mir leid. Was ist denn hier los? Freundet ihr euch etwa an? Ich bin auf einer Mission hier. Und gerade in diesem Moment flog das Fenster auf und David stieg herein an einem Seil. Entschuldige, dass ich spät dran bin. Geht es dir gut, Prinzessin? Oh, ja, mir geht es gut. Kein Kratzer. David lächelte und sah sich um. Als er seinen Bruder mit dem Flaschengeist erblickte, erschrak er. Dannys, du? Ja, ich. Ich bin derjenige, der sie entführt hat. Aber warum? Weil ich dich hasse. Ich hasse es, dass jeder dich bewundert und dich lobpreist, während mich niemand bemerkt. Ich stand immer in deinem Schatten. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Aber kleiner Bruder, ich liebe dich. Genug. Flaschengeist, los schon, schnapp ihn dir. Der Flaschengeist jedoch blieb starr stehen und bewegte sich nicht. Dannys wandte sich zu ihm. Flaschengeist! Er ist machtlos in der Gegenwart meines Kompass. Es tut mir leid, Bruder, aber dein kleines Abenteuer endet hier. Dannys lief wutentbrannt in Richtung David, doch die Wache schritt ein und nahm ihn fest. David schloss den Flaschengeist wieder in die Lampe und übergab sie Prinzessin Lana. Diese Lampe ist für dich, meine Prinzessin. Sie sollte in sicheren Händen sein. Prinzessin Lana lächelte und umarmte David. Oh, ich liebe dich, David. Noch am selben Tag kam David mit der Prinzessin in das Schloss zurück und David übergab dem König seinen Bruder. Der König war überglücklich, seine Tochter wieder in seine Arme schließen zu können. Sie umarmten sich und dann wandte sich der König an David. Ich bin so stolz auf dich, David. Du hast mir wieder einmal bewiesen, was für ein tapferer Mann du bist. Sag mir, welche Bestrafung soll ich deinem bösen Bruder geben? Oh, König, ich weiß, es war mein Bruder, der die Prinzessin entführte und natürlich verdiente eine Strafe. Aber das Herz eines Bruders kann seinesgleichen kein Übel wollen. Deshalb bitte ich dich darum, Dannis freizulassen. Und ich gebe dir mein Wort darauf, dass er niemals mehr jemandem schadet. Dannis hörte dies und fing an zu weinen. Er sah, wie sehr sein Bruder ihn liebte. Er fiel sogleich auf seine Knie. Ich habe dir furchtbares Unrecht getan. Heute ist mir klar, warum sie dich den Größten nennen. Der König, der all dies sah, war sehr gerührt. Es sieht aus, als hättest du deine Lektion gelernt. Ich muss dich jedoch trotzdem bestrafen. Ich schlage dich hiermit zu einem Ritter der königlichen Armee. David und Prinzessin Lana wurden in einer prachtvollen Zeremonie verheiratet. Dannis war sehr glücklich. Und der Flaschengeist? Ja, der wurde von Prinzessin Lana freigelassen. Er entschied sich jedoch, im Königreich zu bleiben, um den Kindern Gutmütigkeit zu lehren.